people of the world, allow me to introduce myself as Anonymous. Ihr Menschen dieser Welt, erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Anonymous. Ich bin nur eine Idee. Die Idee einer freien Welt. Frei von Unterdrückung, frei von Armut, frei von Völkermord. Eine Welt, die es ermöglicht, sinnvoll frei zu leben, ohne Einschränkungen eines korrupten Regimes. Vor großen Worten scheuen die Anonymous-Aktivisten nicht zurück. Und sie lassen ihren Worten Taten folgen. Die Blockaden der Websites von Mastercard und Visa sind da gute Beispiele. Oder der Aufbau einer Notinfrastruktur in Sachen Internetzugang für Protestierende in Tunesien und Ägypten, nachdem deren Regierungen Internetknotenrechner abgeschaltet hatten. Aktivisten haben auch verhindert, dass westeuropäische Sicherheitsunternehmen ihre in Syrien installierte Überwachungssoftware per Fernwartung auf den aktuellen Stand bringen konnten. Hello David Cameron and greetings to the UK government. Anonymous-Aktivisten haben sich im August 2012 dafür eingesetzt, dass WikiLeaks-Gründer Julian Assange freies Geleit von der britischen Regierung bekommen solle, um die Botschaft Ecuadors in London verlassen zu können. Deshalb haben sie kurzerhand die Website des britischen Außenministeriums 6 Stunden lang blockiert. Wir sind Anonymous. Wir sind eine Legion. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns. Die Anonymous-Bewegung. Digitaler Vandalismus oder netzpolitischer Protest. Von Manfred Kläuber und Peter Welchering. Wenn man Vandalismus jetzt zum Spaßfaktor dazu zählt, ist das ganz wichtig. Also das ist ein extrem entscheidendes Element, dass man sagt, das muss auch Spaß machen, also auch Spaß an der technischen Kompetenz, dass man sagt und zeigt vor allem, ich kann das und andere können es nicht. Ich habe es quasi so ein bisschen jetzt am Ring durch die Manege geführt. Das spielt eine große Rolle. Und wenn man eine Website defaced, also da das Aussehen ganz massiv verändert, vielleicht sogar eben in die tieferen Strukturen geht, Datenbanken manipuliert, ist das natürlich etwas wie bei Graffitis oder Ähnlichem, wo man sagt, ich kann das anbringen, ich hinterlasse meine Spuren. Das hängt natürlich ganz stark damit zusammen. Sagt Stefan Humer, Internetsoziologe an der Berliner Hochschule der Künste, der die Anonymous-Bewegung gut kennt und ihre Entwicklung seit ihren Anfängen im Jahr 2008 verfolgt. Und analysiert. Kompetenz darf ja auch Spaß machen. Also es ist ja nicht mehr so, dass man eben das nur demonstriert und sagt, ich kann das und der Rest ist jetzt protestantische Arbeitsethik und total freudlos. Also der Spaßfaktor gehört schon dazu, weil das geht Hand in Hand. Je mehr Spaß man hat, wenn man sich freiwillig dieser Sache widmet, desto leichter geht es ja auch von der Hand. Also das ist ja auch ganz entscheidend, weil man kriegt ja kein Geld dafür. Ganz im Gegenteil, man riskiert ja vielleicht sogar noch was. Und das Mindeste, was man dann ja haben will, ist innerhalb der eigenen Bezugsgruppe irgendein positives Erlebnis. Und wenn Spaß dieser Faktor ist, dann ist das absolut gleichrangig. Also dann sagt man, okay, das ist genau dasselbe wie Anerkennung durch Lob oder Respekt oder so. Wenn alle sagen, hey, wir haben uns super amüsiert über deine Aktion, dann ist das okay, dann reicht das aus. Internet Relay Chat auf dem Online-Forum 4chan am Sonntag, den 19. August 2012. Internet-Relay-Chats sind Gesprächsrunden, in denen sich die Chat-Teilnehmer über einen Chat-Kanal auf einem Online-Forum oder Board Textnachrichten schicken. Es funktioniert wie Mail, nur in Echtzeit und kann mit Bildern und Fotos angereichert werden. Julian Assange hat an diesem Tag eine etwa 10-minütige Rede vom Balkon der ecuadorianischen Botschaft gehalten. I ask President Obama to do the right thing. Und den amerikanischen Präsidenten Barack Obama aufgefordert, WikiLeaks nicht mehr zu verfolgen. Die Rede war nur schwer für die vor der Botschaft Versammelten zu verstehen. Polizeihubschrauber kreisten über dem Gebäude, ihre Rotoren machten viel Lärm. Internet Relay Chat. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 42047709 0 um 21.50 Uhr. Fuck, der kommt da nicht raus. Die legen den um. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 42047707. Leuk starten, Regierung in London abschießen. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 42047741. Epic. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 42047767. Schnauze und machen, leiert das an. Wechsel auf Chat War Room. Die konkreten Absprachen haben die Anonymous-Aktiven dann in einem geheimen Chatroom getroffen. Der Server des Außenministeriums in London wurde so lange mit Datenpäckchen von vielen tausend Rechnern beschossen, bis er in die Knie ging. Für diese Art von Protest haben sie sogar ein eigenes Tool entwickelt. Die Niederorbit-Ionenkanone. Low Orbit Ion Cannon, kurz LOIC. Das ist eine Software zum Aufbau eines Computerangriffsnetzes, Botnetz genannt, die einige hundert bis mehrere zehntausend Computer im Internet zusammenschaltet, um gleichzeitig von allen angeschlossenen Rechnern Datenpäckchen an das Angriffsziel, den anvisierten Webserver, zu schicken. Der in Boston lebende Programmierer Greg Hausch, einer der inoffiziellen Sprecher der Anonymous-Bewegung, erklärt, wie das funktioniert mit der Low-Orbit-Ion-Cannon. Anonymous organisiert sich auf Chat-Servern. Da sprechen die Leute über die anstehenden Themen, zum Beispiel, wie man am besten eine bestimmte Website lahmlegt. Und das geht am besten durch eine Distributed Denial of Service Attack. Viele Nutzer rufen die Webseite immer wieder auf. Das überfordert den Server. Kein Server der Welt hat so viel Rechenpower und so viel Bandbreite. Die Aktivisten haben sich verständigt, gemeinsam eine Software entwickelt und allen im Netz gesagt, lade diese Software herunter und lasse sie laufen. Und schon geht die Website in die Knie. Für Greg Hausch und andere Anonymous-Aktivisten ist das eine virtuelle Sitzblockade. Eine legitime Form des Protestes, die sie mit anonymen Videobotschaften erklären. So auch im Falle von Julian Assange und der Webattacke auf die Server des britischen Außenministeriums. We are Anonymous UK. We are very disappointed with your stance at preventing Julian Assange from leaving this country safely. We are very amused by your two-faced attitude. Und Anonymous-Aktivisten im Vereinigten Königreich missbilligten es in einer Videobotschaft an die britische Regierung ausdrücklich, dass Julian Assange daran gehindert wird, Großbritannien zu verlassen. Do the right thing. Free Julian Assange. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Sie vergeben nicht und sie vergessen nicht, wenn sie moralische Werte gefährdet sehen. Stefan Humer. Ich denke, dass die Hauptidee tatsächlich die Verteidigung von Internetwerten wie Freiheit ist, die entstanden sind, als die Kommerzialisierung noch lange nicht so weit war wie heute, weil man gesehen hat, das ist gut, das funktioniert. Warum sollten wir was daran ändern? Vor allem nur für solche Dinge wie Profit oder Überwachung und Kontrolle. Und daraus entsteht dann eben ein Widerstandsgeist. Und das dürfte das Hauptantriebselement von Anonymous sein. Der Kampf für die Meinungsfreiheit, die Wahrung von Menschenrechten und der freie Zugang zu Informationen sind für die Anonymous-Aktiven zentrale Punkte. Das hat sie im Jahr 2008 auch zusammengebracht, und zwar beim Kampf gegen die Scientology-Sekte. Ein Höhepunkt dieses Kampfes war sicherlich der 17. Januar 2008. An diesem Tag legten Anonymous-Aktivisten die Website der Scientology-Sekte mit einem Überlastangriff lahm. Von mehr als 20.000 Rechnern wurden gleichzeitig Datenpäckchen auf den Scientology-Webserver abgeschossen. Gleichzeitig verschickten mehrere tausend Aktivisten schwarze Seiten per Fax an die Scientology-Zentrale. Die Mitarbeiter in der Scientology-Poststelle konnten gar nicht so schnell die Tintenkartuschen der Faxgeräte wechseln. Schwarze Seiten auszudrucken kostet nun einmal richtig viel Tinte oder Toner. Und das machten sich die Anonymous-Protestierer zunutze. Ein Faxgerät ohne Tinte oder Toner ist für seinen Besitzer wertlos. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Hallo, Führer von Scientology, wir sind Anonymous. Wir haben euch über Jahre beobachtet. Wir haben eure Desinformationskampagnen, eure Unterdrückung von Abweichlern, eure Klagewellen, alle diese Dinge haben wir beobachtet. Sie sind uns aufgefallen. Anonymous hat daher entschieden, dass eure Organisation zerschlagen wird. Für eure Anhänger, für die Menschheit, für den Spaß daran, wir werden euch aus dem Internet entfernen und Scientology in ihrer aktuellen Form auseinanderbrechen lassen. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Entzündet hatte sich das digitale Scharmützel der Anonymous-Aktiven gegen die Scientology-Sekte an einem Video, in dem der Schauspieler Tom Cruise für die Sekte warb. Ich denke, es ist ein Privileg, sich selbst einen Scientologen nennen zu dürfen. Das ist etwas, was man sich verdienen muss. Und ein Scientologe tut etwas. Er oder sie hat die Fähigkeit, neue und bessere Realitäten und verbesserte Zustände zu erschaffen. Wenn du ein Scientologe bist, schaust du jemanden an und du weißt absolut, dass du helfen kannst. Es ist etwas, das, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Weißt du, es ist bei allem, was ich gemacht habe, diese Methode ging bei mir wirklich durch und durch. Als ich das Werk Dianetik von unserem Gründer Ron Hubbard gelesen habe, dachte ich nur, du, das ist es. Genau das ist es. Wenn du als Scientologe an einem Unfall vorbeikommst, dann weißt du, dass du helfen musst. Eine Videogruppe um den Anonymous-Aktivisten Greg Hausch nahm das Video von Scientology und verwendete es als Rohmaterial für ein Interviewvideo. Ein maskierter Anonymous-Aktiver stellte Fragen wie: Warum sind Sie Scientologe geworden? Und die Anonymous-Videoproduzenten ließen Tom Cruise antworten: Wenn du als Scientologe an einem Unfall vorbeikommst, dann weißt du, dass du helfen musst. Die Scientology-Sekte reagierte mit Strafanzeigen und veröffentlichte eine Videoerklärung, in der sie behauptete, es habe Morddrohungen von Anonymous-Aktiven gegen Scientologen gegeben. Dieses Video von Scientology wurde von den Internetaktivisten wiederum verulgt. Als sich dann einige tausend Protestierer koordiniert in unterschiedlichen Städten vor Scientology-Büros versammelten, berichteten die landesweiten Nachrichtensender und Tageszeitungen umfassend von den Aktionen gegen Scientology. Die Anonymous-Aktivisten mit ihren Guy Fawkes-Masken waren in aller Munde. Guy Fawkes war ein in Schottland geborener katholischer Offizier des Königreichs England, der am 5. November 1605, am Tag der Parlamentseröffnung, den Palast von Westminster, den Sitz des Parlaments, mit 35 Fässern Schwarzpulver in die Luft jagen wollte, um König Jakob I. zu töten. Das Attentat wurde verraten. Die amerikanische Gesellschaftswissenschaftlerin Gabrielle Coleman forscht seit ein paar Jahren intensiv über die Anonymous-Bewegung und sieht in Guy Fawkes einen wichtigen Identifikationspunkt der Internetaktivisten. Guy Fawkes ist ihr Held. Das war schon 2008 so, als sie mit ihrem Protest gegen Scientology angefangen haben. Die Organisatoren dieses Protests haben entschieden, dass sie bei ihren Protestkundgebungen vor der Scientology-Zentrale anonym bleiben wollen. Sie haben das online diskutiert. Und da hat jemand den Insider-Scherz geäußert, anonym wie Guy Fawkes. Und sie sagten, lass uns diese Masken nehmen, um uns bei den Protestkundgebungen auf der Straße gegen Scientology zu schützen. Auf Guy Fawkes und die Maske sind die Aktivisten um Greg Hausch über die Comicreihe V wie Vendetta gekommen, die mit Hugo Weaving und Natalie Portman in den Hauptrollen verfilmt wurde. . 2006 kam V wie Vendetta in die Kinos. Der Film spielt in einem England mit einem faschistoiden System. V kämpft gegen das Regime, immer eine Guy Fawkes-Maske tragend und gewinnt dafür die Unterstützung der früheren Fernsehangestellten Evie. Anders als Guy Fawkes im Jahre 1605 gelingt es Evie, das Parlamentsgebäude in London in die Luft zu sprengen. Und zwar als Fanal für den beginnenden Aufstand zu den Klängen von Tschaikowskis Ouvertüre Solnell 1812. Für die Anonymous-Aktivisten sind der Comic und der Film V wie Vendetta so etwas wie ein Gründungsmanifest geworden. Stefan Humer schätzt das so ein. Also für Leute, die eben einen Einstieg suchen, sind Filme oder auch bestimmte Texte oder so ganz wichtig. Und für eine bestimmte Gruppe der Bestehenden ist auch das Aufrechterhalten der Motivation durch solche medialen Einflüsse sehr entscheidend. Eine zweite Wurzel der Anonymous-Bewegung ist das Internetboard und Online-Forum 4chan. Hier kann jeder anonym Diskussionsbeiträge, Bilder und Fotos einstellen. Jeder Forumsteilnehmer heißt deshalb Anonymous. Die Anonymität sorgt nicht nur für mitunter deftige bis teilweise beleidigende Diskussionsbeiträge, sondern auch für viele Bilder und Fotos jenseits des guten Geschmacks. Viel harte Pornografie, verstörende Bilder mit toten Tieren, abgetriebene Föten. Aber auch feinsinnige Diskussionen über Lyrik und politische Theorie. Gabriel Coleman bewertet die Bedeutung von 4chan so. Die Wurzeln von Anonymous liegen in 4chan, einem Board, auf dem sehr unterschiedliche Themen diskutiert werden, und zwar anonym. 4chan ist aber auch ein Platz zum Trollen und Chillen. But it's also a place where there's a heck of a lot of trolls and trolling. Wer auf 4chan chillen, also entspannen will, der macht mit bei den Katzenfotos. Katzen mit flauschigem Fell, Katzen mit übermäßig langem Schwanz oder ein Kätzchen, das völlig verstört reinschaut mit der Sprechblase: Ich habe Putin gesehen. Trollen ist dagegen übler, wie Stefan Humer erklärt. Das ist halt tatsächlich in Diskussionen eingreifen, für mehr oder weniger schlechte Stimmung sorgen, also zumindest aus Sicht derjenigen, die man da ärgert, Diskussionsstränge auch zum Abebben oder zum Implodieren bringen, dass man also die Sachebene oder die Diskussionsebene schon längst verlassen hat und eben ganz viele Dinge macht, die dazu führen, dass das Ganze eben irgendwie im Sande verläuft oder einem absoluten Streit endet. Das hat eben auch wieder viel damit zu tun, dass man eben einfach kann. Also das sind so Dinge, der Faktor der Antreiben dahinter sind zum Beispiel Spaß, oder eben auch, dass man Leute eben überzeugen will oder sagen will, ihr könnt es nicht. Also der Spaßfaktor und auch eben das bewusste Trollen ist sicherlich eine ganz große Motivation in diesen Kreisen. Mitunter wird dann auch schon mal eine angekündigte Aktion totgetrollt. So wurde beispielsweise für den 5. November 2011 ein Angriff auf die Server von Facebook angekündigt. Das soziale Netzwerk sollte schlicht abgeschaltet und aus dem Internet entfernt werden. Die Initiatoren des geplanten Facebook-Hacks begründeten das mit den Datenschutzverstößen des sozialen Netzwerks und unfairen Geschäftspraktiken. Voller Erwartung berichteten fast alle Medien über den für das Wochenende am 5. und 6. November 2011 geplanten Krieg um Facebook. Der aber blieb aus. Warum? Das begründete ein Anonymous-Aktivist gegenüber dem belgischen Rundfunk so. Es kam jetzt auch in den Medien, dass angeblich diese Operation Facebook, jetzt im Sinne von Facebook hacken oder halt zerstören, dass das halt von einem Einzelnen gemacht worden ist, der daraus eine kleine Splittergruppe gebildet hat. Also wir persönlich haben uns eher an dieser Operation beteiligt, wo es um die Aufklärung vom Datenschutz ging. Das läuft ja jetzt auch schon seit August, da konnten die Leute sich halt informieren, wie das mit dem Datenschutz aussieht. Aber nicht umsonst haben sich 90% der Leute aus dem Kollektiv haben sich quasi von dieser Zerstörung von Facebook in Anführungsstrichen distanziert. Es war auch nicht das erste Mal, dass es solche Operationen gibt, womit nicht viele einverstanden waren. Das Problem oder der einzige Haken liegt einfach darin, dass es ein loses Kollektiv ist, dem sich jeder anschließen kann. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, ich möchte halt morgen oder halt irgendeinem Zukunftsdatum Facebook zerstören, versucht er damit halt Sympathisanten zu finden, was in dem Fall ja zum Glück nicht geklappt hat, weil wir wollen halt keine Medienplattform angreifen, die wir auch selber für uns nutzen. Vorausgegangen waren der Absage des Kriegs um Facebook ziemlich intensive und teilweise heftige Chatdiskussionen, so etwa noch am 1. November 2011 auf 4chan. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866010 um 3.30 Uhr. Die machen den dicken Profit mit den Daten ihrer User. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866023. Voll krass. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866047. Das ist elitäre Scheiße, was du da willst. Wird niemand verstehen. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866023. Das wird aber Stadtgespräch. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866010 um 3.30 Uhr. Und deshalb sollten wir es tun. Ihr müsst da aufrufen. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866047 um 3.30 Uhr. Die Aktion wäre Fascho. Das geht gar nicht. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866010 um 3.30 Uhr. Zuckerberg, dieser Motherfucker, ist der Fascho. Teilnehmer mit der Identifikationsnummer 410-866047. Lass es, Spacko, sonst defacen wir dich. Es geht anarchisch zu bei Anonymous. Die Bewegung hat keine feste Organisationsstruktur. Es gibt auch keine irgendwo eingeschriebenen Anonymous-Mitglieder, sagt ihr inoffizieller Sprecher Greg Hausch. Anonymous sei weder ein Verein noch eine Partei. Member is another one of those really dirty words that gets people in trouble, because Mitglied ist ein schlimmes Wort, das den Leuten Bauchschmerzen verursacht. Letztendlich gibt es keine organisierte Anonymous-Gruppe. Anonymous ist nur eine Idee und man kann ja nicht Mitglied einer Idee sein. Aber jeder kann dieser Gruppierung folgen. Nehmen Sie mal die Attacken gegen Visa, Mastercard und PayPal als Beispiel. Da haben Leute via IRC-Kanal darüber diskutiert, was man am besten tun könne. Und jemand meinte dann, hier habe ich eine IP-Adresse, die gehört zu Mastercard. Das ist eine interne IP-Adresse hinter der Firewall. Mit der könnte man wahrscheinlich deren Website lahmlegen. Er berichtete noch über einige technische Dinge, dann verschwand er. So funktioniert das. Aktion Payback nannten die Anonymous-Aktivisten ihre Attacke gegen Mastercard und Co. im Dezember 2010. Sie wollten mit ihrer Aktion dagegen protestieren, dass Mastercard Zahlungen an die Enthüllungsplattform WikiLeaks nicht mehr ausführte, PayPal die WikiLeaks-Konten gesperrt und Amazon WikiLeaks den Serverplatz gekündigt hatte. Aktion Payback war erfolgreich. PayPal nahm die Kontensperrung zurück und es entwickelte sich ein regelrechter Netzkrieg zwischen Anonymous-Aktivisten und WikiLeaks-Gegnern, der bis zum Frühjahr 2011 andauerte und sehr viele Internetaktivisten für Anonymous begeisterte. Ähnlich wie der Protest gegen Scientology war die Aktion PayPal nur deshalb so erfolgreich, weil sie von einer Gruppe getragen wurde, der ungefähr ein halbes Dutzend Aktivisten angehörten. So etwas wie die Führungskräfte der Aktion PayPal. Stefan Humer. Es ist ja nie definitiv hierarchiefrei. Das ist ja immer ein Märchen. Man gibt sich das ja auch vielleicht ganz gerne als Label, was so schön basisdemokratisch und egalitär klingt. Aber das ist es ja nie. Irgendeiner muss tatsächlich ja immer die Koordination übernehmen. Dann ist es eine verdeckte Hierarchie, die sich eben so de facto rausbildet. Und vielleicht möchte die Person es auch gar nicht. Aber um zu Ergebnissen zu kommen, muss man das eben manchmal machen. Und dann ist eben halt in der klassischen Überlegung ja immer, naja, dann bleibt doch derjenige dabei und dann bildet sich eine feste Struktur raus. Und das ist eben das, was es bei Anonymous nicht gibt. Da gibt dann jemand die Verantwortung wieder ab. Die Aktion ist gelaufen. Und solange das gut geht, ist dieses Label ja auch eine so, na sagen wir mal, undurchschaubare Masse, dass man tatsächlich dann auch die entsprechenden Aktionen umsetzen kann. Weil sonst würde man ja tatsächlich auch die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen und zum Beispiel sagen, er ist es, er macht das immer. Und dann könnte man ja den Kopf einer bestimmten Aktion oder einer bestimmten Stoßrichtung schon wieder rausnehmen. Aber das funktioniert eigentlich bisher ganz gut und damit, glaube ich, steht und fällt auch diese Idee von Anonymous. Virtuelle Sitzblockaden, bei denen gegnerische Webserver durch Dauerdatenbeschuss in die Knie gezwungen werden, sind die eine Sache. Ein Einbruch in ein System, um an sensible Daten heranzukommen, das ist etwas ganz anderes, fanden viele Anonymous-Unterstützer im April 2011. Wir sind Anonymous. Hacker, die sich als Anonymous-Aktivisten ausgaben, hatten sich Zugang zu den Datenbankservern des PlayStation Network von Sony verschafft und Kreditkarteninformationen von 77 Millionen PlayStation-Anwendern gestohlen. Eine andere Anonymous-Gruppe aus Deutschland dementierte sofort. Wir waren das diesmal nicht. Wir schädigen keine Nutzer des PlayStation Network. Wir nutzen keine Kreditkarteninformationen, um PlayStation-Anwendern Geld zu stehlen. Die Anonymous-Bewegung war tief zerstritten. Aktivistengruppen, die sich selbst als Anarchoflügel von Anonymous bezeichneten, rechtfertigten den Sony-Hack. Andere Gruppen, die sich als zivilgesellschaftlicher Flügel bezeichneten, distanzierten sich von der Aktion und wandten sich anderen Formen des Protestes zu, zum Beispiel in der Occupy-Bewegung. Die Sicherheitsbehörden in den USA, Großbritannien und in den Niederlanden nutzten die Zerstrittenheit in der Anonymous-Bewegung aus und konnten prominente Hacker, wie zum Beispiel den 28-jährigen New Yorker Hector Monsegur, Netzname Sabu, als Informanten und Kronzeugen gewinnen. Viele Anonymous-Aktivisten reagierten mit ungläubigem Entsetzen. Ich warte auf den Tweet von Sabu. Sie haben mich nicht, twitterte ein Aktivist am 5. März 2012. Eine gewisse Lähmung innerhalb der Bewegung trat ein und sie hält bis heute an. Einige Anonymous-Aktivisten haben sich deshalb stärker kommunalpolitisch engagiert. Das erfuhr der Bürgermeister der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Pressbaum Ende Juni 2012 per Videobotschaft auf YouTube. Anonymous Austria prangerte die völlige Intransparenz bei einem Grundstückskauf durch die Gemeinde in der Nähe Wiens an. Und wieder werden wir Bürger nur an der Nase herumgeführt. Die angekündigte Bürgerversammlung zum Erwerb von den Kopatsch-Gründen findet am 21.06.2012 statt. Die Information hierzu kam mit der Gemeindezeitschrift Rathaus Info am 20.06.2012 heraus. Also einen Tag davor. Mal ehrlich, lieber Herr Bürgermeister, glauben Sie, dass da irgendjemand kommt? Da sollte man sich schon als Bürger mal fragen, was hinter so einer Aktion steckt. Im Rathaus der 7000 Einwohner zählenden Gemeinde vermutete man gleich oppositionelle Kräfte der Grünen Partei hinter diesem Video. Doch die Anonymous-Aktivisten stellten noch einmal klar, es waren weder Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Österreichs noch der Grünen, die das anklagende Video produziert hatten. Anonymous Austria sei eine unabhängige Aktivistengruppe, die sich von keiner Partei vereinnahmen lasse. Ähnliche Anonymous-Proteste gab es in mehreren Gemeinden Deutschlands, Österreichs, Großbritanniens und Russlands. Fast immer ging es um Intransparenz und nicht öffentliche Sitzungen politischer Gremien zu Finanz- und Grundstücksgeschäften. Stefan Humer sieht das eher als Erweiterung der Anonymous-Bewegung. Ich würde sagen, dass von vielen Menschen erkannt worden ist, wo tatsächlich die Stärken liegen, nämlich dass Anonymous durchaus ein sehr machtvolles und auch bedrohliches Label sein kann. Und dass man vielleicht sagt, naja, der Bürgermeister in unserem kleinen Kuhkaff, der hat noch viel weniger Ahnung von Internet, und wenn dann da die große Presse drauf aufspringt, dass der hier von Anonymous unter Druck gesetzt wird, erreichen wir vielleicht unsere Ziele viel schneller. Das halte ich für realistischer. Ich denke eben eher, dass das Label sich so weiter ausdifferenzieren wird, dass Kommunalpolitik ein Teil sein wird, vor allem wenn es in einzelnen Fällen auch erfolgreich sein wird. Da werden andere auch wieder sagen, guck, wie die das gemacht haben, das machen wir jetzt auch. Dass auch da sicherlich Personen sagen, na klar, wenn ich jetzt gerade mal schon irgendwie im großen Ganzen dran bin, kümmere ich mich auch um die lokalen Ereignisse. Aber das ist eben tatsächlich launenabhängig, weil ja keiner verbindlich irgendwie sich dazu erklärt. Es ist eher eine Erweiterung der Gesamtbandbreite. Die globale Politik und die Politik vor Ort. Warnungen an den amerikanischen Präsidenten und an den Bürgermeister vor Ort. Aktionen von Vandalen und sehr idealistische Kampagnen. In der Anonymous-Bewegung existieren sehr viele Pole einfach so nebeneinander her. Ob die Bewegung sich stärker beim netzpolitischen Protest ansiedelt oder wieder stärker zum digitalen Vandalismus neigt, ist noch nicht ausgemacht. Wir sind Anonymous. Wir sind eine Legion. Denn wir sind viele. Vereinigt als eins. Geteilt durch null. Wir vergeben niemandem, der das eigene Volk verrät. Wir vergessen niemanden, der das eigene Volk verrät. Erwarten Sie uns.